Wenn ich mich entschließe, diese geheimen Angelegenheiten zu schildern, die einer geschlossenen Biografie angehören, geschieht es nur, weil ich sie für archetypisch ansehe und sie uns dazu verhelfen, das Mysterium Hitlers und des esoterischen Hitlerismus zu durchdringen, das das Hauptthema dieses Werkes ist. Obwohl ich dies alles erlebt habe, weiß ich doch, dass es mir nicht gehört, weil es ein übermenschliches Ereignis ist, ohne eines, das man nicht den Menschen zuordnen kann. Es ist eine göttliche Geschichte des himmlischen, mythischen Lebens der Götter, gelenkt von denen dort. Dass es so ist, beweist eine andere Erfahrung. Das Zeichen mit seiner 7000 Schwingungen, das mir der Meister übergeben hatte, schien die Intensität der Strömungen in den magnetischen Zentren der Körper, mit denen ich dieses Drama erlebte, zu verstärken. Eines Nachts bekam der Prozess unheilvolle Charakterzüge. Die Schwingungen wurden so stark und ich fühlte, dass ich sie nicht ertragen, dass sich etwas in mir auflösen würde und dass der Tod nicht nur mythisch, sondern für meinen fleischlichen Körper Wirklichkeit werden würde. Ich konnte nun nichts mehr machen, nur auf das Eintreten des tödlichen Ereignisses warten, während die mächtigen Schwingungen meinem Gehirn näher kamen. In dem Augenblick erschien mir gegenüber in der Luft oder im Äther ein metallenes Gefäß mit Wasser. Wie einem Befehl gehorchend tauchte ich meine Hände hinein und goss das Wasser über meinen Körper, von unten nach oben. Das alles geschah in der astralen Zwischenwelt. Die Schwingungen hörten sofort auf und eine köstliche Frische umgab mich. Doch ich konnte mir gegenüber niemanden sehen. Ich muss mich fragen, wer brachte dieses Gefäß, das mein physisches Leben gerettet hat? Und jenes Wasser, was war das? Sehr einfältig wollte ich den Versuch wiederholen und stellte das Gefäß mit Wasser auf das Nachtschränkchen für den möglichen Notfall. Wenn die Schwingungen eintraten, streckte ich einen eingebildeten Arm aus und versuchte, das Wasser zu erreichen. Und fand doch nichts, weil mein Arm ein Astralarm war und die vorangegangene Erfahrung sich auf jener Ebene ereignet hatte. Das Gefäß und das Wasser waren auch astral. Karanari. Welch wundersame Dinge! Obwohl man versucht, vernunftgemäß zu verstehen, muss man zu dem Schluss kommen, dass jemand den ganzen Prozess von einer unsichtbaren Welt aus überwacht. Jemand, der mir zur Hilfe eilt. Für mich ist dies alles so wirklich wie irgendeine andere Begebenheit in meinem Leben, wie die Begegnung mit einem Unbekannten oder mit einem Freund. Dies und jenes erinnernd kann ich nicht sagen, was wohl echter ist. Meine Begegnung mit Hermann Hesse, mit Nehru, mit Jung, mit dem Dalai Lama, mit Ezra Pond oder das unsichtbare Wesen, das mir gegenüber ein Becken mit Wasser aufstellte, um mir zu helfen, schon so viele Jahre. Und jene andere Gestalt, die sich einmal bei Tagesanbruch am Fußende meines Bettes hinsetzte, bedeckt mit einem Mantel und deren Gewicht ich auf meinen Füßen spürte. Doch es war kein Wesen dieser Welt und die Kälte, die von ihm ausströmte, kam in Wellen auf mich zu. Jedes Mal, wenn ich versuchte, sein Gesicht zu sehen, wandte es den Kopf und verbarg sich. Ich habe niemals einen Unterschied gemacht in der Art, die Phänomene beider Welten zu ergründen und habe stets dieselbe Strenge meiner Sinne angewandt, um zu versuchen, sie zu durchdringen. Der Meister erklärte mir, dass jenes Wasser mit einer anderen Polarität verschieden von den Schwingungen meines Körpers magnetisiert worden sei und die Schwingungen neutralisieren könnte. Aber das sagte mir nichts, auch heute noch nicht. Das Mysterium bleibt. Bis zu meiner Eheschließung lebte ich in einer fremden Welt. Nach meiner Einweihung habe ich versucht, das in die rechte Bahn zu leiten, was ich unfreiwillig begonnen hatte, und es durch den Willen zu erreichen. Shuddhi Buddhi Swab Haba, der absolute Wille. Das heißt, mir die Technik anzueignen, die es mir gestatten würde, zu verschwinden wie ein Zusatz hinter einer anderen Person, um den Mechanismus nicht zu stören, wie Jung dies beschrieben hat. Ob es mir gelungen ist oder nicht, ist für mich schwierig zu wissen, denn diese Gebiete sind unbekannt und jeder starke Wunsch, jegliches Eingreifen eines vernünftigen und bewussten Willens, die Auferlegung des Ich, die Sehnsucht, die Angst, kann alles verderben, kann den Mechanismus für immer zerlegen, denn es handelt sich um die feinste Astraluhr, um eine Sanduhr. Wenngleich der Meister immer da war, wachend, konnte er doch nicht viel machen, weil der letzte Schlüssel von einem selbst alleine gefunden werden muss. Der Meister greift nicht ein, außer im letzten kritischen Augenblick. Die Bedingungen, die er stellt, müssen von dem Schüler überwunden werden. Der Meister bestätigt, lobt, ermahnt. Eine Hilfe anderer Art würde dem Schüler zum Schaden gereichen. Zum Beispiel, einmal wurde ich von einem mächtigen dunkelgelben Strom erfasst, der mich wie ein Polyp mit vielen Fangarmen an der Brust packte und durch den Raum hin zu einem grauen Planeten voller Krater schleuderte. Es war der Strom des Mondes. Ich zeichnete das Sinnbild meiner Einweihung auf und durchschnitt dadurch diesen Strom. Wenn das Sinnbild nicht genügt hätte, wäre der Meister mir zu Hilfe geeilt, dessen bin ich sicher. Selten habe ich mich so leicht wie beim ersten Mal davon loslösen können. Erneut lag ich wie gelähmt auf meinem Lager. Ich begann unter großer Anstrengung zunächst einen Arm herauszustrecken, dann den anderen, sogleich die Beine, dann den Körper, bis ich mich draußen befand, neben dem Bett stehend. Ich ging nun ein paar Schritte und wandte das Gesicht, um mich umzuschauen. Ich erkannte mich nicht sofort, denn die Toten ähneln nur den Lebenden. Sich im Astral anzusehen bedeutet, sich das erste Mal zu sehen, nicht wie wir uns im Spiegel sehen, sondern wie wir eine andere Person ansehen. Rechts und links befinden sich auf ihrem Platz. Der Körper ist ein toter Körper außer einem Sarg. Türen öffnen sich niemals, um von einem Raum in den anderen zu gehen. Ich durchschritt die Mauern, als wären sie Luft. Ich ging zum Balkon, ließ mich auf die Straße hinabfallen. Ich schwebte sanft. Sehr selten bekam ich jemanden zu sehen. Leere Zimmer, Flure, Straßen. Eine große Stille. Obwohl es so schien, es war nicht diese Welt. Es war ihre Doppelgängerin, die andere Seite des Spiegels. Mein Loslösen jener Tage erfolgte des Nachts, während mein physischer Körper ruhte. Jahre später habe ich es im wachen Zustand versucht. Der Meister gab mir neue Übungen auf, übergab mir weitere Sinnbilder, mich der Mitte des Kreises zuführend. Das letzte Mal geschah es vor 10 Jahren, am 17. Februar 1973, 31 Jahre nach meiner Einweihung, die auch im Februar stattgefunden hatte. Ich wurde Zauberer ersten Grades, in jenem Jahre voller Ereignisse, die uns der Meister vorzeitig angekündigt hatte. Doch das allergrößte Sinnbild, das letzte, übergab mir der Meister vor der anderen Seite des Spiegels, kurz vor Vollendung dieses Buches im Januar 1984.